Bitteschön. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Konzentration. Wir sind im dritten Akt. Kurz vor dem Selbstmord. Auf dem Turm oben. Der Bräutigam hat Clara gepackt, will sie hinunterschleudern. Doch seine Braut krallt sich in Todesangst am Geländer fest. Ihr Bruder steht unten vor dem verschlossenen Tor, hört den Rasenden oben toben, hört Claras Angstschreie. Grässliche Ahnungen durchzucken ihn. Er sprengt das Tor auf, rast die Stufen hinauf. Immer wieder versperren geschlossene Türen den Weg. Er bricht die erste auf. Er rennt weiter. Auch die zweite Tür ist versperrt. Die Verzweiflung gibt ihm Riesenkraft. Er tritt die Tür aus den Angeln. Stürmt weiter. Erreicht die Plattform. Und, oh Gott im Himmel, Clara schwebt bereits, von dem Rasenden gepackt, über der Galerie in der Luft. Rasch wie der Blitz fasst Lothar die Schwester. Zieht sie herunter. Dann schlägt er mit der geballten Faust dem Wahnsinnigen ins Gesicht. Der prallt zurück und lässt seine Todesbeute fahren. Herrgott, Herrgott, das ist deine Musik, Ernst Theodor. Aber ich suche den zeitgemäßen Ausdruck. Verdammt! Kann man denn hier nicht mal in Ruhe arbeiten? Hoffmanns Rache von Christoph Prochnow. Gestern haben wir hier meinen Chef zu Grabe getragen. Kriminalhauptkommissar Robert Bronnen. Eigentlich hasse ich Friedhöfe. Doch ich wollte noch einmal auf seinen Grabstein blicken. Auf diese Zahlen. 16.09.1950 bis 25.06.2006. Der 25. Juni. Ich werde dieses Datum nie vergessen. Dieses Todesdatum steht nämlich noch auf einem anderen Grabstein. Der hat eine wichtige Rolle gespielt. Bei unserem ersten gemeinsamen Fall. Es sollte für Bronnen auch sein letzter werden. Endlich, Herr Hauptkommissar. Wie lange sind Sie Assistentin bei mir, Frau? Weiß. Annette Weiß. 3 Tage, Herr Hauptkommissar. Wenn Sie mich morgen immer noch mit Herr Hauptkommissar anreden, werden Sie nächste Woche in einer anderen Abteilung aufwachen. Ist das klar? Ja, Herr Haupt... Oh. Die Kollegen von der Spurensicherung? Wir sind bereits wieder weg. Deren Version? Die Wohnung ist durchsucht worden. Anscheinend von einem Unkundigen und in ziemlicher Hast. Allerdings keinerlei Anzeichen für irgendeine Gewaltanwendung oder eine Art Kampf. Jedenfalls nicht hier im Zimmer. Auf dem Balkon ist die Spurenlage katastrophal. Das Gewitter heute Nacht tobte 2 Stunden. Es hat bis über die Schwelle ins Zimmer geregnet und alles weggewaschen. Ihre Version? Ein Mord ist nicht auszuschließen. Haben Sie den Leichnam gesehen? Ja, jedenfalls das, was noch von ihm übrig war. Die Balkontür war also geöffnet? Ja, aber die kann auch das Gewitter aufgedrückt haben. Treten Sie mal an die Brüstung. Schauen Sie hinunter, wird Ihnen schwindelig? Nein, ein bisschen. Würden Sie sich da hinunterstürzen? 21 Stockwerke tief? Nein. Ah, ich auch nicht. Kommen Sie wieder rein. Was wissen wir über den Toten? Edzard Scheffel, 36 Jahre alt, Musiker, genauer Komponist. Wohnte allein hier seit gut 2 Jahren. Empfing gelegentlich Damenbesuch, offenbar eine Sängerin. Wer sagt das? Der Hausmeister. Soll ich öffnen? Ich denke, Sie haben etwas im Bad zu erledigen. Ich soll... Was? Sie können die Tür offen lassen. Wer sind Sie denn? Bronnen, Robert. Und Sie? Isolde Carstensen. Die Sängerin? Sie kennen mich. Kommen Sie rein. Was machen Sie hier? Wo ist Edzard? Weshalb sind Sie hier? Kripo, Berlin. Ist Edzard etwas passiert? Herr Scheffel ist tot. Nein, das kann nicht sein. Er ist heute Nacht von seinem Balkon gefallen. Mein Gott, sind Sie sicher? Eventuell selbst gesprungen. Edzard? Das glaube ich nicht. Vielleicht auch gestoßen worden. Ermordet? Von wem? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Weshalb sind Sie hier? Ich bin hier, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Warum das? Weil wir uns gestern gestritten haben. Worum ging es? Nichts Privates. Wegen seiner Arbeit. Etwas genauer, bitte. Edzard, Herr Scheffel hat an einer modernen Ballettoper komponiert für einen internationalen Wettbewerb. Nach einem Nachtstück von E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann. Wenn Ihnen der Titel was sagt. Nein, leider nicht. Schwieriger Stoff, aber sehr reizvoll. Edzard wollte ganz neue Dinge probieren. Dabei ist er, wie soll ich sagen, in eine schwere Schaffenskrise geraten. Bis vor 3 Wochen. Da flutschte die Arbeit plötzlich wieder. Wo ist denn der Schädel? Was für ein Schädel? Der Totenschädel von E.T.A. Hoffmann. Der stand gestern Nachmittag noch hier auf dem Klavier. Moment mal. Hier stand gestern Nachmittag noch der Totenschädel von E.T.A. Hoffmann? Ob das Ding echt war, weiß ich nicht. Jedenfalls ist dieses Monstrum vor circa 3 Wochen hier aufgetaucht und hat Edzard zu ungeahnten schöpferischen Höhenflügen inspiriert. Wie seinerzeit Goethe sich von Schillers Totenschädel auf seinem Schreibtisch hat anregen lassen. Edzard wusste davon, also hat er es auch ausprobiert. Und er konnte tatsächlich wieder komponieren. Und wie? Hier, sehen Sie, seine Partitur. Vorher, seitenweise, völlig uninspiriertes Zeugs. Und dann, urplötzlich, wieder genial. Diese Bravour-Arie der Olympia, das hat er für mich geschrieben. Genie. Frau Carstensen, worüber haben Sie sich gestritten? Eine Lappalie. Es ging um Bernd. Dr. Arnim, das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Er hat das Libretto für Edzard verfasst und dann haben sie sich verkracht. Ich wollte die beiden wieder zusammenbringen, versöhnen. Ich glaube nicht, dass Edzard sich selbst umgebracht hat. Weshalb sollte er? Wo es wieder so gut lief. Ja, wenn es vor 3 Wochen passiert wäre, als er mitten in seiner Krise war. Sie müssen nach dem Schädel suchen, Herr Kommissar. Haben Sie eine Ahnung, wo Herr Scheffel ihn her hatte? Nein, aber er war mehrmals auf diesem Friedhof, um sich inspirieren zu lassen. Eine letzte Frage, Frau Carstensen. Wie eng war Ihre persönliche Beziehung zu Herrn Scheffel? Sie meinen, ob wir intim waren? Nein. Nein, wir waren stets nur befreundet. Eng befreundet, aber mehr nicht. Ich glaube, mir wird schlecht. Soll ich Sie nach Hause bringen lassen? Nein, nein, danke, das schaffe ich schon. Wenn Sie mir noch Ihre Adresse und Telefonnummer... Meine Visitenkarte reicht Ihnen. Aber natürlich, danke. Ich weiß heute nicht mehr genau, was ich damals gedacht und gefühlt habe in Bezug auf meinen neuen Chef. Ich weiß nur, ich war ziemlich sauer, mich auf dem Klo hocken zu lassen, während er seelenruhig seine Vernehmung durchführt. Sie können wieder rauskommen. Danke. Ihre Meinung? Ich hatte das Gefühl, dass sie am Schluss nicht ganz echt klang. Sie glauben, da war doch mehr zwischen den beiden? Würde ich sagen. Haben Sie etwas gefunden? Von diesem Totenschädel? Irgendwelche weiblichen Toilettenartikel? Nein, sollte ich? Ja, was haben Sie denn die ganze Zeit da drin gemacht? Ich hatte Sie missverstanden. Ja, dann holen Sie das bitte nach, Frau. Weiß, Annette und Weiß. Warten Sie, danach besorgen Sie uns ein paar Bücher über diesen Hoffmann. Von oder über? Beides. Und wissen Sie vielleicht, wo der Kerl begraben liegt? Wenn ich nicht irre, auf dem Jerusalemfriedhof. Hier in unserem wunderschönen Kreuzberg. Respekt. Ja, dann können Sie mir ja morgen früh einen kleinen Vortrag halten über diesen Herrn. Wie Sie wünschen. Natürlich wollte ich meine erste dienstliche Aufgabe besonders gut erledigen. Also raste ich in die Gedenkbibliothek. Und dann vergrub ich mich die ganze Nacht in diverse Biografien über das Multitalent Hoffmann. Derart präpariert erschien ich am nächsten Morgen im Büro meines Chefs. Völlig unausgeschlafen. Ich höre. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Herr Hauptkomm. Wie soll ich Sie eigentlich anreden? Sagen Sie einfach Chef zu mir. Im Übrigen gehen Sie bitte davon aus, dass ich fast nichts über diesen Hoffmann weiß. Also gut, Chef. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, geboren 1776 in Königsberg, veränderte seinen dritten Vornamen später aus Verehrung für Mozart in Amadeus, studierte Jura, komponierte, zeichnete und schriftstellerte, alles nebenbei wohlgemerkt. Hauptberuflich war er Richter in Berlin, Posen und Warschau, wurde dort durch den Einmarsch der Franzosen stellungslos, versuchte die Kunst zum Hauptinhalt seines Lebens zu machen. Mehrere Hungerjahre, dann Musikdirektor in Bamberg, Leipzig und Dresden. 1816 Ernennung zum preußischen Kammergerichtsrat in Berlin. Danke, wir müssen los. Ich habe uns auf dem Friedhof angemeldet. Aber hätten wir nicht auf den Staatsanwalt warten müssen? Natürlich, Frau Kollegin. Aber vor circa 3 Wochen hat es hier etliche Fälle von Vandalismus gegeben. Auch Hoffmanns Grabstätte war betroffen. Damit lässt sich die Exhumierung jederzeit begründen. Gefahr in Verzug, gewissermaßen. Guten Morgen. Moin. Moin. Nun, was gefunden, meine Herren? Naja, das Skelett ist noch fast vollständig. Nur der Schädel fehlt. Sind Sie sicher? Ja, so sicher wie das Amen in der Kirche. Wegen meinem Kollegen. Ich will den Burschen ja nicht anscheißen. Aber der wies was. Wie meinen Sie das? Er war vorhin so komisch beim Graben. Als hätte er schon vorher gewusst, dass kein Schädel mehr drin ist. Haben Sie sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Oder Veränderungen bei Ihrem Kollegen bemerkt? Sagen wir, in den letzten 3 Wochen? Irgendwo hat der Bursche plötzlich Geld her. Hat ein paar Hunden geschmissen. Das macht der sonst nicht. Irgendwie ist er verändert. Glauben Sie, dass er etwas mit diesem Vandalismusverfällen zu tun haben könnte? Da müssen Sie ihn schon selber fragen. Arbeiten Sie schon lange hier auf diesem Friedhof, Herr Riedel? Halbes Jahr vielleicht. Wieso? Als Hilfsarbeiter verdient man hier ja nicht so sehr viel, oder? Das können Sie laut sagen. Warum fragen Sie? Na, Ihr Kollege hat sich ein wenig gewundert, dass Sie ihn in letzter Zeit öfters zu einem Bierchen eingeladen haben. Ich hab ein bisschen gespart. Aber jetzt bräuchte ich das Geld nicht mehr. Können Sie uns das ein wenig näher erklären? Wenn's unbedingt sehen muss? Meine Isha hat mir sitzen gelassen. Ach so, ja, ja. Tut mir leid für Sie. Ohne jeden Grund. Ja, ja, sowas passiert öfters im Leben. Mir nicht. Norbert? Nein, danke. Das wär's fürs Erste. Ich hätte diesen Burschen nicht so einfach davonkommen lassen wie mein Chef. Aber wer war ich schon? Die kleine Assistentin des berühmten Hauptkommissars Robert Bronnen. Und das erst seit 4 Tagen. Der hatte bereits eine andere Fährte aufgenommen. Im Germanistischen Institut der Humboldt-Universität. Dessen Dekan, Professor Dr. Dr. Seltsam, empfing uns mit großer Geste. Was verschafft mir die Ehre? Wir haben gleich 2 Gründe, Sie zu behelligen, Herr Professor. Der erste betrifft Ihren Mitarbeiter, Herrn Dr. Arni. Einer meiner besten Oberassistenten. Obwohl er eigentlich Musikwissenschaftler ist. Da sehen Sie mal, wie fachübergreifend und unkonventionell wir arbeiten. Dr. Arni ist sehr ehrgeizig, ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Was wirft man ihm denn vor? Noch gar nichts. Wir müssen nur im Zusammenhang mit einem seiner bekannten Freunde mit ihm reden. Ah, Sie meinen Edzard Scheffel. Tragisch. Wirklich. Höchst begabter junger Mann. Ich kannte ihn aus der Akademie. Wussten Sie auch, dass Ihr Oberassistent das Libretto für die Ballettoper geschrieben hat, die Herr Scheffel komponierte? Selbstverständlich. Arnim hat mir davon erzählt. Der Sandmann als Roboter-Warngeschichte. Höchst aktuell. Ich fördere die schöpferischen Ambitionen meiner Mitarbeiter in jeder Hinsicht. Schließlich bin ich Präsident der Internationalen Hoffmann-Gesellschaft. Das wissen wir, Herr Professor. Damit hängt auch der 2. Grund unseres Kommens zusammen. Im Zusammenhang mit dem bedauerlichen Ableben dieses jungen Komponisten untersuchen wir auch das Verschwinden eines Totenschädels, der in den letzten Wochen auf dessen Klavier gestanden haben soll. Ich verstehe nicht. Ein Totenschädel? Hoffmanns Totenschädel. Aber der liegt doch auf dem Jerusalem-Friedhof. Eben nicht mehr. Mein Gott. Grabschändung? Davon müssen wir leider ausgehen. Aber das ist eine Katastrophe. Ein internationaler Skandal. Wir bereiten gerade eine große Hoffmann-Konferenz vor. Die ganze Welt wird von dieser Schandtat erfahren. Nicht auszudenken. Aber Sie wollen doch nicht behaupten, dass mein Oberassistent irgendetwas damit... Ich lege meine Hand für Dr. Arnim ins Feuer. Beruhigen Sie sich bitte, Herr Professor. Bisher liegt nichts gegen Ihren Oberassistenten vor. Wir wollen nur mit ihm sprechen. Ich weiß gar nicht, ob er heute im Hause ist. Frau Beidokart, hat sich Dr. Arnim nicht krank gemeldet? Wir werden ihn schon finden, Herr Professor. Ach, Frau Carstensen. Eigentlich wollten wir zu Herrn Dr. Arnim. Der ist krank. Liegt im Bett. Wir müssten ihn trotzdem mal sprechen. Na schön. Kommen Sie rein. Das Schlafzimmer ist hinten rechts. Wohnen Sie jetzt auch hier? Nur, falls wir Sie noch mal belästigen müssen. Natürlich nicht. Nur ein Freundschaftsdienst. Solange Bernd krank ist. Muss auch gleich wieder weg. Während mein Chef schon ins Schlafzimmer ging, durfte ich auf seinen Wink noch ein paar Worte mit der Sängerin wechseln. Natürlich war mir klar, dass ich ihm nur den Rücken frei halten sollte. Wie hat Dr. Arnim eigentlich den Tod seines Freundes verkraftet? Sie sehen doch, hat sich ins Bett verkrochen. Ist er ernsthaft krank? Wenn Sie mich fragen, eine handfeste Depression, durchsetzt mit Anflügen von Größenwahn. Er hat sehr an Edzard gehangen. Jetzt quält er sich mit Schuldgefühlen. Will sogar dessen Oper vollenden. Dabei ist er Wissenschaftler. Er hat noch nie komponiert. Schuldgefühle? Weshalb? Was weiß ich. Er hätte Edzard nie diesen Stoff überlassen dürfen oder so ähnlich. Jedenfalls macht er sich schwere Vorwürfe. Entschuldigung, mir ist schlecht. Durch die offene Badezimmertür sah ich, wie sich die Sängerin übergeben musste. Da ging mir ein Licht auf. Während sich die Sopranistin den Mund ausspülte, konnte ich mich nicht zurückhalten. Noch eine persönliche Frage, Frau Carstensen, von Frau zu Frau sozusagen. Sind Sie schwanger? Wie? Wie kommen Sie denn darauf? Ich sehe sowas. Und ich irre mich selten. Nun ja, ich bin schwanger. Von Dr. Arnim? Was geht Sie das an? Von Bernd, ja. Weiß Dr. Arnim davon? Natürlich, er ist der Vater. Wusste Herr Scheffel auch davon? Ja. Warum fragen Sie? Wie haben beide reagiert? Bernd Willis und Edzard wollte, dass ich es wegmachen lasse. Und wie haben Sie sich entschieden? Noch gar nicht. Ich muss jetzt los. Sie finden nachher selber hinaus, nicht wahr? Na klar. Wiedersehen. Der Abgang der Sängerin kam mir vor wie eine Flucht. Als ich mich auf dem langen Korridor endlich der Schlafzimmertür näherte, bemerkte ich, dass die nur angelehnt war. Ich nahm an, dass das wieder Absicht war. Bronnen wollte wohl, dass ich die Vernehmung des kranken Dr. Arnim nur vom Flur aus mit anhören konnte. Sie sollen eine Auseinandersetzung mit Ihrem Freund gehabt haben. Wer behauptet das? Ihre Freundin. Isolde? Sie ist nicht meine Freundin. Leider. Worum ging es in dem Streit? Mein Gott. Edzard hatte da etwas missverstanden. Zwischen Isolde und mir. Ich denke, es ist nicht zwischen Frau Carstensen und Ihnen. Sie steht nur auf genialische Männer. Und Ihr Freund Scheffel war ein genialischer Mann? In Isoldes Augen schon. In Ihren nicht? Er war mein Freund. Also, war etwas zwischen Frau Carstensen und Ihrem Freund Scheffel? Muss wohl. Sonst hätte er sich doch nicht so echauffiert. Ich verstehe nicht ganz. Wer war denn nun eifersüchtig? Ihr Freund Scheffel oder Sie? Im Grunde wir beide. Aber noch lange kein Grund, sich oder den anderen umzubringen. Ich wusste sofort, dieser Dr. Arnim log wie gedruckt. Einen Moment war ich versucht, den Lügner auf der Stelle mit der Schwangerschaft seiner Freundin zu konfrontieren. Doch dann zog ich es vor, in seinem Bad nach einem Beleg für sein intimes Verhältnis mit der Sängerin zu suchen. Und wie sich herausstellen sollte, tat ich gut daran. Allerdings bekam ich so nur noch den Schluss der Vernehmung mit. Ja, natürlich habe ich diesen sogenannten Hoffmann-Schädel auf seinem Klavier gesehen. Allerdings habe ich das eher als einen makaberen Scherz betrachtet. Keinen Augenblick habe ich an dessen Echtheit geglaubt. Wann haben Sie diesen Schädel zum letzten Mal bei Herrn Scheffel gesehen? Bei meinem letzten Besuch. Am Samstagabend, also 4 Tage bevor... Herr Kommissar, ich glaube nicht an Selbstmord. Wir auch nicht, Herr Dr. Arnim. Noch was von der Sängerin? Allerdings. Dieser Dr. Arnim hat sie nach Strich und Faden belogen. Isolde Carstensen erwartet ein Kind von ihm. Woher wollen Sie das wissen? Sie hat es mir selbst gesagt. Und wenn sie gelogen hat? Das hier habe ich in Dr. Arnims Toiletteneimer gefunden. Was ist das? Ein Schwangerschaftstest. Die Verfärbung zeigt ein positives Ergebnis an. Sieh an. Und Scheffel hat verlangt, dass sie es wegmachen lässt. Wusste Dr. Arnim davon? Von seinem Kind? Ja. Und dass Scheffel es umbringen wollte? Das habe ich nicht gefragt. Das hieße, dass auch die betrinkte Mutter aus Notwehr sozusagen. Nein, glaube ich nicht. Das traue ich ihr einfach nicht zu, sagt mir mein Bauch. Und der Vater? Wenn er von Scheffels Ansinnen gewusst hat? Ja, der schon eher. Also ein Eifersuchtsdrama. Warum hat Dr. Arnim sie sonst angelogen? Erzählen Sie mal was über diesen Hoffmann und seine Werke. Ich kenne nur das Fräulein von Scudery. Ja, dann lesen Sie, meine Liebe, lesen Sie. Aber allein seine Novellen und Romane füllen 8 dicke Bände. Etwas viel zugegeben. Dann beginnen Sie mit dem Sandmann von dieser Oper. Jetzt gleich? Ja, jetzt brauche ich Sie erstmal auf dem Friedhof. Sie hatten bei unserer letzten Begegnung angedeutet, dass Ihr junger Kollege etwas mit dem Randalieren auf dem Friedhof hier zu tun haben könnte. Heignet. Konnten Sie etwas Konkretes beobachten? Na ja, da kriegt manchmal Besuch von irgendwelchen Kumpels. So eine Art Gruftis, oder wie das heute so heißt. Können Sie sich erinnern, wann ihn diese Kumpels zuletzt besucht haben? Ja, das muss ungefähr kurz davor gewesen sein. Ja, als man auch das Grab von dem Hoffmann demoliert hat, aber genau... Was haben Sie eigentlich gegen Ihren jungen Kollegen, Herr Szymanski? Icke? Nicht? Wieso? Nun ja, so richtig kollegial. Was ist das? Was heißt hier kollegial? In diesen Zeiten, wo jeder selbst sehen muss, wo er bleibt. Verdächtigen Sie jetzt etwa mir, Herr Kommissar? Reine Routinefragen, Herr Szymanski. Wo ist eigentlich Ihr junger Kollege? Bei der Polizei, hat einen Unfall gebaut. Morgen. Morgen. Ich habe im Verkehrsdezernat angerufen. Hannes Riedel hat vorletztes Wochenende tatsächlich einen schweren Unfall verursacht. 1,3 Promille im Blut. Und bekifft war er auch. Dabei wollte er gar nicht fahren, hat sich aber von seinen Kumpels breitschlagen lassen. Das Auto ist schrottreif. Die Mitfahrer Gott sei Dank nur leicht verletzt. Etwas viel Pech auf einmal. Erst die Freundin, dann das Auto. Ach ja, und die Gerichtsmedizin hat sich gemeldet. Bei der Obduktion wurden keine Anzeichen für eine Gewaltanwendung vor dem Todessturz gefunden. Also doch Selbstmord. Dem widerspricht allerdings, dass jemand seine Wohnung durchsucht hat. Ich frage mich nur, was der gesucht hat. Fragen Sie sich das ruhig weiter. Vielleicht den Totenschädel? Wer könnte ein Interesse an dem haben? Dr. Arnim? Warum? Dieser Hoffmann-Schädel hatte Scheffel zu genialischen Leistungen inspiriert. Dadurch hat er seinem Freund Arnim die Geliebte abspenstig machen können. Und Dr. Arnim hat mit dem Schädel auch dessen Zauberkräfte in seinen Besitz bringen wollen, ja? Hab ich Ihnen schon erzählt, dass Dr. Arnim neuerdings komponiert? Nein. Woher wissen Sie das? Hat mir auch Isolde Carstensen erzählt. Dr. Arnim versucht, Scheffels Oper zu vollenden, obwohl er bisher ausschließlich Musikwissenschaftler war. Um die Mutter seines Kindes wieder zurückzugewinnen. Und dazu braucht er Hoffmanns Schädel. Haben Sie inzwischen diesen Sandmann gelesen? Heute Nacht. Erzählen Sie. Also, ich habe das so verstanden. Eigentlich ist es die Geschichte eines sensiblen jungen Dichters, dem allmählich Realität und Fantasie durcheinander geraten und der darüber wahnsinnig wird. Angefangen hat es in seiner Kindheit. Da passieren, wenn er ins Bett muss, unheimliche Dinge in seinem Elternhaus, die das Kind sich nicht erklären kann und mit dem allabendlichen Erscheinen des Sandmann in Zusammenhang bringt. Als der Vater frühzeitig bei einem Unfall zu Tode kommt, gibt das Kind diesem Sandmann die Schuld und entwickelt eine Art Trauma. Erwachsen geworden, vertraut der junge Dichter seine merkwürdigen Erlebnisse und Ängste seiner Braut Clara an. Aber die steht mit beiden Beinen fest im Leben und bemüht sich, seine Fantasien und Halluzinationen zu erden, rational zu erklären. Der junge Mann fühlt sich unverstanden und er ist unbefriedigt, sodass er sich schließlich in die automatische Puppe Olympia verliebt, die ein merkwürdiger Professor möglichst menschenähnlich konstruiert hat und als die eigene Tochter ausgibt. Die widerspricht den Halluzinationen und Vermutungen des jungen Mannes nicht, sondern scheint sie zu akzeptieren. Zwischen Clara und der Puppe hin und her gerissen, wird der Dichter langsam verrückt. Zu allem Unglück taucht wieder ein geheimnisvoller Mann auf, den der Dichter seit seiner Kindheit für den Sandmann hält und von dem er sich sein Leben lang verfolgt fühlt. Nachdem er vergeblich versucht hat, seine Braut umzubringen, stürzt sich der wahnsinnig gewordene selbst von einem hohen Turm zu Tode. Er begeht Selbstmord. Jedenfalls stürzt er sich von oben vom Turm, weil ihn der Sandmann von unten provoziert. Wollen Sie selbst lesen? Ist es gestattet? Herr Professor, welche Überraschung. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Wo darf ich es hinstellen? Hier, auf den Schreibtisch. Sie werden es nicht glauben. Ich muss ihn nur vorsichtig auswickeln. Bitte sehr. Ein Hoffmanns Totenschädel? Genau der. Sie sehen mich wirklich überrascht, Herr Professor. Ich war es nicht minder, als ich vorgestern unter meiner persönlichen Post diesen anonymen Brief fand. Eine beachtliche Summe, die da gefordert wird. Ich habe keine Sekunde gezögert, sie aus meiner Privatschatulle vorzuschießen. Haben Sie persönlich die Transaktion durchgeführt? Ich bitte Sie. Ich habe meinen vertrauenswürdigsten Assistenten damit beauftragt. Dr. Arnim, wie ich annehme. Ich hätte keinen besseren auswählen können. Dr. Arnim hat die heikle Mission mit aller Diskretion zu einem glücklichen Ende gebracht. Darüber werden wir uns mit ihm noch genauer unterhalten. Nein, ich habe niemanden zu Gesicht bekommen. Ich habe den geforderten Betrag zum angegebenen Termin an der vorgeschriebenen Stelle der Friedhofsmauer deponiert und am folgenden Tag die Schachtel mit dem Schädel am gleichen Ort wieder abgeholt. Das war alles. Kaufen Sie ihm das ab? So viel Naivität bei einem so intelligenten Mann. Sie glauben also, dass er den berühmten Schädel aus der Wohnung seines Freundes in seinen Besitz gebracht, den Erpresserbrief an seinen Chef selbst geschrieben und den Austausch somit fungiert haben könnte? Und deshalb als Mörder seines angeblichen Freundes und Nebenbuhlers durchaus in Betracht kommt. Was zu beweisen wäre. Und wie? Durch mühselige Kleinarbeit, verehrte Kollegin. Am besten, Sie fangen gleich mal damit an, wenn Sie hier fertig sind. Nehmen sich die Fotos von unseren beiden Hauptverdächtigen und klappern noch einmal die nähere Umgebung des Tatorts ab. Ob jemand einen von Ihnen in der Todesnacht gesehen hat? Perfekt. Chef, ich kann Ihre Ironie nur schwer verkraften. Und Sie müssen sich Ihre Empfindlichkeiten abgewöhnen, verehrte Kollegin. Also machte ich mich mit den Fotos von Isolde Carstensen und Dr. Arnim auf die Recherche. Ich begann mit den wenigen Nachbarn in der 21. Etage und zog den Kreis immer enger. Als ich im ersten Stockwerk angekommen war, hatte ich Glück. Eine ältere Dame zeigte ohne zu zögern auf das Foto von Dr. Arnim. Sie wollte ihn am späten Abend vor Scheffels Tod beim Parken seines Autos gesehen haben. Warum haben Sie uns angelogen, Herr Dr. Arnim? Mit der Wahrheit hätten Sie mich doch gleich zum Mörder gestempelt. Ja, ich bin am Abend seines Todes noch einmal bei ihm gewesen. Edzard hatte mich angerufen. Er war verzweifelt, weil ihm nichts mehr einfallen wollte, nachdem er den Schädel hatte zurückgeben müssen. An wen? Das hat er nicht gesagt. Ich werde Ihnen sagen, wie es wirklich gewesen ist, Herr Dr. Arnim. Nicht Ihr Freund Scheffel war verzweifelt, sondern Sie. Weil Ihr Freund Ihnen gerade Ihre Geliebte abspenstig gemacht hatte. Und das mit Hilfe dieses verdammten Hoffmann-Schädels, dessen Zauberkräfte ihn in den Augen Ihrer bisherigen Freundin zum Genie gemacht hatten. Also wollten Sie ihm diese Zauberkraft, sprich den Schädel, wieder nehmen. Darüber kam es auf dem Balkon zum Streit, zu Handgreiflichkeiten, vielleicht zu einem unglücklichen Unfall. Oder haben Sie ihn umgebracht, weil er Ihr noch ungeborenes Kind umbringen wollte? So ein Schwachsinn! Der Schädel war doch schon weg! Und Edzard ist wieder in seine Depressionen verfallen, weil ihm ohne diesen verdammten Schädel nichts mehr eingefallen ist. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Schauen Sie sich doch bitte die letzten Seiten seiner Partitur an. Hier, da, wo alles durchgestrichen ist. Sie wollen also behaupten, Ihr Freund habe Selbstmord begangen. Das letzte Mal haben Sie noch für Mord plädiert. Ja, weil ich da die Möglichkeit eines Selbstmordes vor mir selber noch nicht wahrhaben wollte. Weil ich mich auch irgendwie mitschuldig fühle. Ich hätte ihm doch nie diesen Sandmannstoff überlassen dürfen. Ich wusste doch, wie hypersensibel Edzard war. Wie er sich in etwas hineinsteigern konnte. Demnach könnte ein möglicher Selbstmord Scheffels nicht nur mit seiner sogenannten Schaffenskrise zu tun haben, sondern auch mit der Sandmann-Geschichte, mit der er sich beschäftigte. Ich kann es jedenfalls nicht ausschließen. Denn wer sollte ihn umbringen? Ich war es nicht. Isolde wäre zu sowas nie fähig. Der Unbekannte, der den Schädel geholt hat, kann es auch nicht gewesen sein. Ich habe ja nachher noch mit Scheffel gesprochen. Also, wer? Eine gute Frage, fand auch mein Chef. Da er darauf keine Antwort wusste, machte er sich daran, die Spur des Schädels zu verfolgen, den Scheffel hatte zurückgeben müssen. Aber an wen? Und wer hatte anschließend noch das große Geschäft mit Professor Seltsam gemacht? Diese Fragen führten nur in eine Richtung, zurück auf den Friedhof. So, Herr Riedel, jetzt mal Tacheles. Sie haben Hoffmanns Schädel ausgebuddelt und verkauft. Zweimal verkauft. Zunächst an einen jungen Mann aus Marzahn. Was hat er Ihnen gezahlt? Aber das hat Ihnen nicht gereicht, Herr Riedel. Als Sie gemerkt haben, wie wertvoll dieser Knochen war, haben Sie ihn sich zurückgeholt und ein zweites Mal verhökert. An Professor Seltsam. Diesmal kennen wir die Summe. Wo haben Sie das Geld versteckt, Herr Riedel? Wir werden es jedenfalls finden. Darauf können Sie Gift nehmen. Was? Ist Ihnen nicht gut? Ich glaube, ich muss kotzen. Stehen Sie unter Drogen, Herr Riedel? Zum ersten Mal fühlte ich mich versucht, ungefragt in ein Verhör meines Chefs einzugreifen. Irgendwie tat mir der Bursche leid. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass es ihm tatsächlich schlecht ging. Zum Glück klingelte in diesem Moment mein Handy. Was mir der Pathologe mitteilte, veränderte die Lage schlagartig. Der Schädel, den uns Professor Seltsam übergeben hatte, gehörte nicht zu Hoffmanns sterblichen Überresten. Hoffmanns Schädel war also immer noch verschwunden. Das bescherte mir meine erste wirklich selbstständige Aufgabe. Während mein Chef den armen Riedel jetzt wegen des Verbleibs des echten Schädels in die Zange nahm, sollte ich zu dessen Wohnung fahren und sie durchsuchen. Durch das Fenster da ist er eingestiegen. Über den Balkon. Und hat die Wohnung durchsucht. So sah es jedenfalls aus. Sehen Sie ja. Ja. Sagen Sie, Frau Riedel, hat Ihr Sohn in den letzten Wochen mal einen Totenschädel mit nach Hause gebracht? Totenschädel? Ja, von dem Friedhof, auf dem er arbeitet. Klaut er jetzt etwa schon Totenschädel? Sie haben also keinen gesehen? Nee. Bücher, so eine Schmöker, die schleppt er in letzter Zeit an. Omas? Sie meinen diese hier? Elixiere des Teufels. Fantasie und Nachtstücke, Spuk- und Gespenstergeschichten von E.T.A. Hoffmann. Früher hat der Bengel überhaupt kein Buch in die Hand genommen. Nun kann er ja nicht genug davon kriegen. Die seien geiler als ein Horrorfilm. Dabei träumt er nachts schon davon, und zwar schlecht, würde ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Er ist kein schlechter Junge. Das müssen Sie mir glauben, Frau. Ist halt nur in schlechter Gesellschaft. Seine Kumpels. Da kann er nie Nee sagen. Und schon ist er drin in sein Unglück. Abgesehen von der Information über den merkwürdigen Einbruch, hatte ich bei meiner ersten selbstständigen Ermittlung nicht viel erreicht. Aber auch mein Chef hatte aus Hannes Riedel nichts über den Verbleib des echten Hoffmann-Schädels herausbekommen. Also fuhren wir noch einmal ins Germanistische Institut, um Professor Seltsam mit der Tatsache zu konfrontieren, dass ihm offenbar ein falscher Totenkopf untergeschoben worden war. Feinde? Ich? Warten Sie. Hinter einer derart perfiden Manipulation kann eigentlich nur eine Person stecken. Aber ich versage es mir, seinen Namen zu nennen. Ein Historiker. Er will Präsident der Hoffmann-Gesellschaft werden. Ich bitte Sie. Ein Musikwissenschaftler, bitte sehr. Schließlich sah sich Hoffmann zuallererst als Musiker. Sogar gegen einen Juristen wäre nichts einzuwenden, war schließlich Hoffmanns Brotberuf. Aber ein Historiker. Also ich sage Ihnen, nur dieser Intrigant kann ein Interesse daran haben, mich und meine Literaturwissenschaftler der Lächerlichkeit, dem Hohn und Spott der ganzen Fachwelt preiszugeben. Und das alles nur, um meine Wiederwahl zu verhindern und selbst Präsident zu werden. Wollen Sie uns nicht doch seinen Namen verraten, Herr Professor? Ich will nicht auf sein Niveau sinken. Nein, Natürlich wird sich dieser Herr nicht die eigenen Hände schmutzig gemacht haben. Schließlich hatte seine Adepten und willfährigen Helfershelfer, der Herr Kollege. Natürlich dauerte es nicht lange, bis wir den Klarnamen des Widersachers von Professor Seltsam wussten. Aber auch eine andere Fährte führte uns bald in das Geschichtswissenschaftliche Institut. Und zwar zu einem Oberassistenten des besagten Konkurrenten, einem Dr. Rose. Wie sind Sie auf mich gekommen, Herr Kommissar? Unsere Gerichtsmediziner konnten die Spur Ihres falschen Hoffmannschädels zurückverfolgen, den Sie Professor Seltsam untergejubelt haben. Und sind schließlich bei Ihrem Studienfreund Dr. Sagert in der Anatomie gelandet. Alles klar. Sie geben also zu, sich als Trittbrettfahrer diesen üblen Scherz erlaubt zu haben. Professor Dr. Dr. Seltsam hat mir bei meiner ersten Dissertation übel mitgespielt. Fast hätte er mir meine Karriere versaut, dieses arrogante Arschloch. Er war mein Zweitgutachter. In der Luft zerrissen hat er meine Dissertation, nur weil er mit meinem Doktorvater nicht konnte. Wegen irgendwelcher Rivalitäten in der Hoffmann-Gesellschaft. Damals habe ich mir geschworen, es ihm heimzuzahlen, wenn sich eine Gelegenheit bieten sollte. Und das Verschwinden von Hoffmanns Schädel bot diese Gelegenheit. Ich habe einen eitlen Gag der Lächerlichkeit preisgeben wollen, na und? Das war kein Studenten-Ulk mehr. Ich weiß. Das Geld werde ich natürlich zurückgeben. Was sagen Sie zu diesem Dr. Rosen? Zu Ende gedacht bedeutet das doch, dass Dr. Arnim als potenzieller Mörder seines Komponistenfreundes ausscheidet. Zumindest was den Schädel als Tatmotiv betrifft. Nicht so hastig, Kollegin. Bisher deutet es nur darauf hin, dass Dr. Arnim den echten Hoffmann-Schädel nicht hat. Noch nicht. Und dann gibt es ja da noch diesen merkwürdigen Einbruch bei unserem Hilfsarbeiter vom Friedhof. Vielleicht sollten wir uns die Kumpels von unserem Hilfsarbeiter mal etwas näher anschauen. Genau das sollten wir jetzt nicht tun. Und was machen wir dann? Abwarten, verehrte Kollegin, bis unser Schädel sich von selber meldet. Das scheint mir nur eine Frage der Zeit. Also warteten wir. Während mein Chef andere Fälle aufarbeitete, durfte ich mich mit Scheffels Partitur zu einem Musikexperten begeben. Professor Ackermann hat Dr. Arnims Darstellung vollauf bestätigt. Auf den letzten drei Seiten der Partitur sei die ganze musikalische Inspiration der vorherigen Seiten verschwunden. Alles deute darauf hin, dass Scheffel dieses erneute Versagen seines Talents buchstäblich auszuradieren versuchte, womit wir wieder bei Selbstmord wären. Entschuldigung. Ja, ich höre. Wann? Heute Nacht? Gut, ich danke Ihnen. Wir melden uns. Heute Nacht ist auf dem Friedhof wieder randaliert worden. Auch auf Hoffmanns Grab. Endlich. Wer hat angerufen? Herr Schimanski, der alte Totengräber. Aha. Dann auf. Zum Friedhof. Also, meine Herren. Ja, nun graben Sie mal. Willst du oder so, Icke? Meine Hand. Ah ja, ich verstehe. Nein, Herr Schimanski, lassen Sie mal Ihrem jungen Kollegen den Vortritt. Warum immer Icke? Weil Sie genau wissen, wo Sie suchen müssen, Herr Riedel. Wieso? Außerdem habe ich mir die Hand gezerrt. Heute Nacht vielleicht? Ach, verfluchte Scheiße. Sie haben Angst, den Schädel noch einmal auszugraben, nicht wahr, Herr Riedel? Warum sollte ich? Weil Sie glauben, dass ein geheimer Fluch von ihm ausgeht. Ich spinne doch nicht. Nein, das nicht. Sie haben nur zu viel Hoffmann gelesen, Herr Riedel. Seit Sie diesen Schädel vor 6 Wochen zum ersten Mal ausgegraben haben, sind eine Menge eigenartiger Dinge in Ihrem Leben passiert, nicht wahr? Erst hat sie Hals über Kopf ihre Freundin verlassen, ohne jeden Grund, wie Sie meinen. Dann hat man sie bei Schwarzarbeit erwischt. Schließlich haben sie einen schweren Autounfall verursacht und es wurde bei ihnen eingebrochen. Alles Dinge, die Sie sich nicht recht erklären können, bis Sie angefangen haben, in den Spuk- und Schauergeschichten dieses Herrn Hoffmann zu schmökern. Und plötzlich zu dem Verdacht kamen, dass all Ihre Missgeschicke von diesem Schädel ausgegangen sein könnten, den Sie unrechtmäßig ausgegraben und verkauft haben. Ich hab das Geld gebraucht, aber es hat mir keine Lücke gebracht. So ist es, Herr Riedel. Und da haben Sie sich gedacht, wenn Sie den verdammten Schädel wieder dorthin schafften, wo Sie ihn her hatten, würde der ganze Spuk wieder aufhören und Ihre Unglückssträhne wäre vorbei. Also haben Sie sich den Schädel von Herrn Scheffel wiedergeholt? Ich hab ihn aber nicht umgebracht. Von seinem Tod habe ich erst aus der Zeitung erfahren. Und weil Sie dann hier aufgekreuzt sind. Das glaube ich Ihnen sogar, Herr Riedel. Weil wir dann hier plötzlich aufgekreuzt sind, haben Sie Ihren verdammten Schädel auch nicht einfach wieder unbemerkt einbuddeln können. Sie mussten erst eine günstige Gelegenheit abwarten. Da ist er. Aber ich fasse ihn nicht mehr an. Bringen Sie den Schädel bitte gleich zur Untersuchung, Frau Kollegin. Oh, nein. Schon gut, mache ich selbst. Noch habe ich keine Angst vor Hoffmanns Rache. Aber mein Chef lachte zu früh. Während er mit dem Schädel zum Auto ging, musste ich noch mal rasch für kleine Mädchen. Es hat nur Minuten gedauert, für den Täter aber ausgereicht. Als ich bei unserem Wagen auf dem Parkplatz ankam, lag mein Hauptkommissar mit blutigem Kopf neben dem Vorderrad. Und Hoffmanns Schädel war wieder verschwunden. Herr Schimanski, mit wem haben Sie heute früh noch telefoniert? Icke? Mit niemandem. Nur mit Ihnen. Herr Schimanski, der Mann, der meinen Kollegen soeben niedergeschlagen hat, muss gewusst haben, dass wir noch einmal nach Hoffmanns Schädel graben würden. Da ich nicht annehme, dass Ihr junger Kollege das herumposaunt hat, können nur Sie es gewesen sein. Also bitte! Ich kann die Gespräche auch bei der Telefongesellschaft erfragen. Er hat gesagt, dass er nur als Vertreter der Hoffmann-Gesellschaft über alle Vorkommnisse auf dem Friedhof informiert werden wird. Wer hat das gesagt? Na, dieser Dr. Arnim. Da sind Sie ja endlich. Sie haben uns erwartet. Kommen Sie rein. Bitte. Ah, da ist er ja. Und hoffentlich diesmal der echte. Sie gestatten, dass wir ihn in Verwahrung nehmen? Hauptwachtmeister, bitte. Nehmen Sie nur. Seit 3 Stunden versuche ich, diesem verdammten Schädel irgendeine Inspiration zu entlocken. Nichts. Gar nichts. Genau wie vor einer Woche. Aber da war es ja auch der Falsche. Sie geben also zu, meinen Kollegen niedergeschlagen zu haben, um sich in den Besitz dieses Schädels zu bringen. Freiwillig hätte er ihn ja wohl kaum hergegeben. Wie geht es ihm denn? Er ist außer Lebensgefahr. Wenigstens einer weniger auf meinem Konto. Heißt das, Sie gestehen, am Tod Ihres Freundes Edzard Scheffel ursächlich beteiligt gewesen zu sein? Eigentlich wollte er mich umbringen. Wie das? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Im Herbst letzten Jahres habe ich an einem Forschungsauftrag gearbeitet und in diversen Hoffmann-Archiven herumgestöbert. Das Schicksal meinte es gut mit mir. Was ich versteckt in alten Manuskripten entdeckte, war etwas Unglaubliches. Eine Partitur. Ein Torso zwar, doch die Musik war dem Stoff kongenial. Eine Sandmann-Oper? Ja, eine romantische Ballettmusik. Eine Art Ballettoper in der Nachfolge Glucks. Kurz, eine wissenschaftliche Sensation. Ich wollte meinen Fund auf der nächsten Hoffmann-Konferenz präsentieren. Meine Karriere wäre perfekt gewesen. Die Professur, mir sicher. Nur ich, unsäglicher Trottel, weihte Scheffel in mein Geheimnis ein. Er nahm mir die Partitur sozusagen unter der Hand weg und verfiel auf die Wahnsinnsidee, den Torso zu Ende komponieren zu wollen. Natürlich versagte er kläglich, bis ihm die Idee mit dem Schädel kam. Und ich weiß nicht warum, sie funktionierte bei ihm. Das machte ihn schließlich größenwahnsinnig. Er spielte mit dem Gedanken, das Ganze als sein Werk bei einem internationalen Wettbewerb einzureichen. Ob er auch Hoffmanns Originalanteil dabei unterschlagen wollte, weiß ich nicht. Jedenfalls verlangte er von mir, auf meinen Auftritt vor der Hoffmann-Konferenz zu verzichten. Vorerst zumindest. Ich weigerte mich. Er bat um eine Unterredung, forderte ultimativ eine Zusicherung. Ich lehnte ab. Er wurde aggressiv. Ich wich ihm aus. Er setzte nach. Ich stieß ihn zurück, wollte ihn halten. Doch er war hinter der Balkonbrüstung verschwunden. Gratuliere, Frau Kollegin. Ihr erster erfolgreich abgeschlossener Fall. Danke. Aber ich musste ja nur noch den Schlusspunkt hinter Ihre Ermittlungen setzen. Keine falsche Bescheidenheit. Habe ich alte Grießkram Sie eigentlich sehr schikaniert? Schon vergessen. Ich habe gehört, dass Sie noch länger hierbleiben müssen. Ja, bei mir hat das Schicksal zugeschlagen. Als man ihr festgestellt hat, dass mein ständiges Räuspern müssen eine handfeste Ursache hat. Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Aber ich nehme an, dass ich bis zum 25.06. noch durchhalten werde. Bis zum 25.06.? Wo bleibt Ihre Beobachtungsgabe, verehrte Kollegin? Hoffmanns Todestag. Es könnte auch der meine werden. Herr Bronnen! Ich scherze nicht, verehrte Kollegin. Mir ist aufgefallen, dass alle, die mit Hoffmanns Totenschädel in Berührung kamen, gezeichnet waren. Eine Art Fluch, wie bei den Pharaonen, deren Gräber man geplündert hat. Scheffel, Dr. Arnim, unser Hilfsarbeiter vom Friedhof und ich. Nur Sie. Sie waren so klug, seinen Schädel nicht anzufassen. Eigentlich glaube ich nicht an Vorbestimmung. Von Spukereien, Flüchen oder ähnlichem Unsinn ganz zu schweigen. Doch als mein Chef tatsächlich an diesem 25. Juni das Zeitliche segnete, wurde mir doch etwas mulmig. Wie der Kammergerichtsrat, Schriftsteller und Musikus E.T.A. Hoffmann hat auch mein Chef bis zur letzten Minute tapfer gegen seine heimtückische Krankheit angekämpft. Und vielleicht feixt er sich jetzt da unten oder da oben eins, dass er es genau bis zu diesem Todesdatum geschafft hat und meiner Selbstsicherheit wieder mal eins ausgewischt hat. Hoffmanns Rache von Christoph Prochnow. Hauptkommissar Bronnen, Falk Rockstroh. Seine Assistentin, Eva Meckbach. Edzard Scheffel, Ingo Hülsmann. Isolde Carstensen, Julia Mohn. Professor Seltsam, Max Volkert Martens. Dr. Arnim, Markus Hoffmann. Dr. Rosen, Thomas Holländer. Totengräber, Klaus Manchen. Hilfsarbeiter Martin Hohner, seine Mutter Erika Skrotzki. Musik Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Klavier Jakob Diehl. Ton Bernd Friebel, Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Christoph Dietrich. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.